بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sag, wie kann es sein, dass du von der Umma sprichst, aber keine Träne für deine Geschwister verlierst? Deine Geschwister, die vielleicht nicht mal das 10. Lebensjahr erreicht haben und von den Feinden Allahs misshandelt werden, die in Zelten schlafen, auf kaltem Boden und nicht wissen, was sie als nächstes essen oder trinken sollen. Während du in deinem Bett schläfst und dir keine Gedanken darüber machen musst, wie du den nächsten Tag überlebst, weil du in einem Ort bist, an dem du mit allem versorgt wirst, ohne groß was dafür zu tun, sind deine Geschwister weltweit im Kampf mit den Götzenanbetern und haben Angst, den nächsten Morgen zu erleben. Und sie bitten Allah unter Tränen darum, dass er ihnen einen Ausweg schafft. Und sie rufen nach der Umma, sie rufen nach dir, mein edler Bruder. Sie wissen, dass es dort in Europa Geschwister gibt, die im Wohlstand leben und ihnen helfen könnten. Aber warum helfen sie uns nicht? Sind wir nicht ein Teil von ihnen? Was willst du auf diese Fragen antworten, mein Bruder? Glaubst du, dass es ausreicht, wenn du einen emotionalen Post auf Instagram teilst? Oder wenn du dich aufregst über die Muslime, die nichts tun, während du selbst keine Taten folgen lässt? Und Allah ist mein Zeuge, diese Worte gehen an erster Stelle an mich selber. Wir sollten uns schämen, in ein Land zu leben, dessen Aufenthalt für uns verboten ist und wir all den Luxus genießen, aber nicht mal bereit sind, jeden Monat 10 Euro zu spenden. Die heutigen Muslime sind eine Schande und dass dies unter anderem die Schuld der Murji'a ist, dürfte auch kein Geheimnis mehr sein. Denn diese Leute haben mehr Wallah zu den Mushrikin als zu den Muslimen. Sie sind es, die die Muslime zum Versagertum rufen. Denn sie sind es, die die Muslime dazu aufrufen, Zuneigung und Liebe zu den Kuffar zu empfinden. Sie sind es, die den Takfir auf die Tawarit als radikal und ein Zeichen für die Khawarij deuten. Wahrlich, die Murji'a sind eine Plage für unsere Umma und sie haben einen sehr großen Anteil an dem Zustand von heute. In der damaligen Zeit der Muslime, wo Al-Wala wa Al-Bara noch vorhanden war, wurden ganze Armeen rausgeschickt, nur weil irgendein Käfer die Ehre einer einzelnen Schwester beschmutzt hat. Und heute siehst du, wie tausende Schwestern misshandelt werden, vergewaltigt werden, entehrt werden und die muslimische Umma schweigt. Die Gelehrten schweigen. Und sobald ein Löwe, der noch Iman im Herzen hat und Liebe für den Islam hat, aufsteht, gegen die schmutzigen Gestalten, nennen eure Palastgelehrten im Fernsehen diese edlen Löwen Allahs als Khawarij, Übertreiber und Leute, die den Islam nur schaden. Bei Allah, die einzigen, die dem Islam schaden, seid ihr Gelehrten des Irja, eifersuchtslose Handlanger der Paläste. Sag, ach, wie kann es sein, dass du dich Mann nennst, aber nichts tust? Wie kann es sein, dass jede Hilfe für die Camps von Schwestern organisiert werden? Dass jeder Spendenaufruf von Schwestern kommt? Dass jeder Brief für Gefangene von Schwestern organisiert wird? Wie kann es sein, dass die Taten nur von den Schwestern kommen, während die Brüder nur zu Hause sitzen und nichts tun? Dieses Leben, was wir führen, ist das Leben einer Hausfrau. Und wir wagen es, uns als Männer zu bezeichnen? Achi, wach auf! Achi, wach auf! Wenn die einzigen, die was tun, unsere Frauen sind, sag, wo ist dann noch unsere Ehre geblieben? Dass wir es zulassen, dass die Frauen der Umma unsere Arbeit übernehmen. Denk darüber nach, mein Bruder, und sei ehrlich zu dir selbst. Bereue bei Allah und ändere deinen Zustand, auf dass sich dadurch mit Allahs Erlaubnis der Zustand aller Muslime ändert.